Schwarze Schuhe, schwarze Lederjacke. In der Schule nur in Edding in der Federmappe. Bis ich mich auf den Weg machte nach der 10. Klasse. Ich wollte sehen, was das Leben mir zu geben hatte. Dann ging es los, nur Probleme wegen Patte. Steck die Kekse in die Tasche auf dem Weg zur Kasse. Ich musste das machen, was jeder in der Gegend machte. Viele dumme Dinge tun wegen Ehrensache. Mein Onkel sagt, so ist das bei uns. Wenn uns eine Sache fehlt, dann ist das Vernunft. Und dann steht er auf und tanzt, sagt nicht heulen, sondern lachen. Geh dem Schicksal auf und sag, weil unsere Leute das so machen. Ich bin ein Sinti von Kopf bis Fuß. Immer wenn ich diese Trommeln höre, kocht mein Blut. Ich bin ein Zigeuner, Zigeuner. Zigeuner, ich bin ein Zigeuner. Meine Leute haben's nicht so leicht. Also wenn du nicht drauf aufpasst, dann ist es meins. Ich bin ein Zigeuner, Zigeuner. Yeah. Wir sind ein entzückendes Volk, ein unterdrücktes, aber glückliches Volk. Damals noch im Wohnwagen oder Hütten aus Holz, weil es mir besser geht und Mama überschüttet mit Gold. Zum Glück wurde mir Musik schon in die Wiege gelegt, denn die Gesetze sind egal, wenn's um Familie geht. Ich verlange nicht, dass ihr das versteht, aber mein Blut ist meine Identität. Mein Opa sagt, junger Mann, so ist das nun mal. Wenn sie uns nicht leiden können, ist das egal. Und dann steht er auf und tanzt, sagt nicht heulen, sondern lachen. Gib dem Teufel auf die Backen, weil Zigeuner das so machen. Ich bin ein Sinti von Kopf bis Fuß. Immer wenn ich diese Trommeln höre, kocht mein Blut. Ich bin ein Zigeuner, Zigeuner. Zigeuner, ich bin ein Zigeuner. Meine Leute haben's nicht so leicht. Also wenn du nicht drauf aufpasst, dann ist es meins. Ich bin ein Zigeuner, Zigeuner. Yeah. Prahler, ich halt die Fahne hoch für uns. Obwohl sie sagen, die sind eine Plage, diese Jungs. Der Bruder ist am Hasseln und die Schwester sitzt im Knast, weil man uns hasst. Doch wir müssen besser sein als das. Wir sind noch viel mehr als das, was du uns unterstellst. Ich mein, wir Zigeuner sind die besten Musiker der Welt. Es gibt nichts, was uns hält, nimm mein Geld, doch das macht mir nix. Weil Blut dicker als Wasser ist. Ich bin ein Sinti von Kopf bis Fuß. Immer wenn ich diese Trommeln höre, kocht mein Blut. Ich bin ein Zigeuner, Zigeuner. Zigeuner, ich bin ein Zigeuner. Meine Leute haben's nicht so leicht. Also wenn du nicht drauf aufpasst, dann ist es meins. Ich bin ein Zigeuner, Zigeuner.